We'll be right back. Merry Christmas. Ai, caramba! Summer loving happens so fast. Summer loving. Thank you. dann dein Weg folgen muss. Ich weiß, dann dein Weg folgen muss. Ich weiß, dann dein Weg folgen muss. What do we sing, singing in the daytime, singing in the night times, and the night times, in the tinkle-tunkle times.